Lektion 14 B1C So, Frau Hein, die Befunde sind alle in Ordnung. Bei dieser Operation, also der Darmentfernung, empfehle ich Ihnen, dass wir eine sogenannte Kombinationsnarkose durchführen. Ach, ich will am liebsten gar nichts mitbekommen. Das werden Sie auch nicht. Kombinationsanästhesie bedeutet, dass wir zwei Narkoseverfahren miteinander kombinieren. Für die Operation bekommen Sie eine Vollnarkose. Wenn Sie in den OP kommen, werden wir Ihnen Elektroden für die Herzüberwachung ankleben, den Blutdruck messen und Ihnen eine Verweilkanüle legen. Aber bitte nicht hier vorne. Das tut so furchtbar weh. Wissen Sie, und ich habe da ja auch fast keine Venen. Ich werde mir das morgen früh anschauen. Falls ich im Bereich des Unterarms eine gute Vene finde, nehmen wir die. Das letzte Mal haben Sie meine Frau völlig zerstochen. Und das war nur eine kleine Operation. Also, wir geben uns alle Mühe. Über diesen Zugang erhalten Sie Flüssigkeit und darüber geben wir Ihnen auch die Einschlafmedikamente. Wenn Sie eingeschlafen sind, werde ich Ihnen einen Beatmungsschlauch, den Tubus, in die Luftröhre legen. Und da bekomme ich auch wirklich nichts von mit. Ganz sicher. Sie werden in tiefer Narkose sein. Mittels eines speziellen Überwachungsgerätes kann ich Ihre Schlaftiefe sehr gut kontrollieren.